Ein deutsches Märchen. Der Bestienbezwinger. Es lebten einmal in einem fernen Land ein armer Töpfer und seine Frau. Der alte Mann arbeitete sehr hart, um seine Töpfe herzustellen. Aber die Töpfe sind sehr billig und er kehrte immer mit sehr wenig Geld zurück. Das Paar hatte zwei Kinder. Beide waren erwachsen. Der Sohn hieß Lionel. Er war ein gut aussehender junger Mann, aber er fürchtete sich vor den kleinsten Sachen. Seine Schwester Lily war so schön wie eine Sonnenblume und sehr nett. Ihre Eltern liebten die beiden sehr. Meine süßen Kinder, wenn wir nur ein wenig Glück hätten, dann würden wir ein gutes Leben führen. Alles zu seiner Zeit, Liebling. Lily ist so süß, dass auf jeden Fall etwas Gutes auf sie zukommt. Und was Lionel betrifft, naja. Lionel, er hat den Namen eines Löwen und das Herz eines kleinen Kätzchen. Er ist überhaupt nicht mutig. Oh, was wird nur aus diesem Jungen? Mach dir keine Sorgen um ihn. Wenn die Zeit reif ist, wird er den tapfersten sein und wird jeden anderen Löwen beschämen. Jeder andere Löwe muss sich beschämen fühlen. An einem schönen Tag war Lily draußen im Wald und summte mit all den schönen Vögeln und Tieren. In demselben Wald war zufällig ein freundlicher Zauberer. Er sah Lily fröhlich singen und verliebte sich sofort in ihre erstaunliche Schönheit. Oh, was könnte reizvoller sein als dieser wunderschöne Wald? Oh. Du, meine schöne Frau, bist das Schönste, was ich je gesehen habe. Er schenkte Lily eine Rose und sie verliebt sich in seine sanften Augen. Lily brachte den Zauberer mit zu ihrem Elternhaus und sagte ihren Eltern, dass sie den Zauberer heiraten möchte. Er ist sehr nett und er hat mir versprochen, sich gut um mich zu kümmern. Aber ich werde weit weg wohnen. Es wird keine Möglichkeit geben, uns zu treffen. Ihre Eltern waren erstaunt über die Neuigkeiten, aber sie sahen das Lächeln ihrer Tochter und gaben ihren Segen. Danke, dass du Lily mir gegeben hast. Ich verspreche, sie für immer zu schützen. Hier ein Abschiedsgeschenk für dich. Leb wohl, Vater. Mutter, Lionel, ich werde euch eines Tages besuchen kommen. Mit einem Fingerschnippen verschwanden sie augenblicklich. Die Familie war jetzt sehr reich durch die Geschenke des Zauberers. Der Töpfer und seine Frau waren jetzt glücklich. Aber im Laufe der Zeit fing Lionel an, seine Schwester furchtbar zu vermissen. Oh, wie ich Lily vermisse. Niemanden, mit dem ich kämpfen kann. Woher solche Aufregung? Er sah Leute, die sich um einen Mann drängten, der etwas verkaufte. Lionel versuchte zu sehen, was es war. Uff, was ist's? Was ist's? Nur Schuhe und ein Schlüssel? Warum so aufgeregt, um zwei dumme Dinge zu kaufen? Hier, Junge, das sind nicht nur Dinge. Die sind magische Stiefel und der magische Schlüssel. Wirklich? Sie sehen so gewöhnlich aus. Sind sie nicht, die Stiefel? Wenn man sie trägt, werden diese Personen mitnehmen, wohin sie wollen. Und der Schlüssel wird jede verschlossene Tür der Welt öffnen. Dann will ich sie haben. Ich werde sie von dir kaufen. Hier, wird das reichen? Mehr als genug. Lionel steckte den Schlüssel in seine Tasche und zog die Stiefel an. Mal sehen, ob's wirkt. Zauberstiefel, bring mich dorthin, wo meine Schwester ist. Nur ein Wimpernschlag später stand er direkt neben seiner Schwester und dem Zauberer. Oh, mein Lionel? Lily, oh Lily, ich habe dich so sehr vermisst. Mein Glück hat mich zu dir gebracht. Aber wie bist du hierher gekommen? Diese Stiefel haben mich hierher gebracht. Sie sind magisch. Sind sie nicht wunderbar? Magische Stiefel? Aha, nun, warum bleibst du nicht bei uns? Ich bin gekommen, um zu sehen, ob es dir gut geht und du glücklich bist. Und ich freue mich sehr, mit dieser Stiefel andere Länder zu sehen. Ich hatte nicht gewusst, dass ich dir so viel bedeute. Ich schlage vor, in das Land der Kristalle zu gehen. Ich habe gehört, der König ist ein freundlicher Mann. Er wird dich freundlich empfangen. Oh ja, dieses Land ist wirklich wunderschön. Sieh es dir an, Lionel. Du wirst es sicher nicht bereuen. Das Land der Kristalle? Hört sich gut an. Hier, nimmst du dieses Kristallkugel mit. Wozu ist das? Wie funktioniert es? Du wirst herausfinden, wenn du es wirklich brauchst. Lionel verabschiedete sich von den beiden, als er fertig war zu gehen. Ich möchte in das Land der Kristallen sein. Und sofort stand er in einem so schönen Land, in dem die Häuser mit Kristallen in jeder Farbe geschmückt waren. Die Männer und Frauen trugen dunkle Kristalle in ihren Haaren und auf ihren Kleidern. Wow, das ist alles erstaunlich. Alles leuchtet so schön. Ich kann nicht aufhören zu starren. Die Leute sehen so glücklich aus. Ich meine, von so schönen Dingen umgeben zu sein, wer würde nicht glücklich sein? Lass mich den König besuchen. Magische Stiefel, bring mich zum König der Kristalle. Hm? Wow, bin ich schon im Palast? Es ist noch erstaunlicher. Nun, wie finde ich die Wer bist du? Ah! Und dort saß der König des Kristalllandes und frühstückte königlich mit seiner Tochter Ruby. Der König war schockiert, als er Lionel sah und starrte ihn ungläubig an. Sagen Sie mir, wer bist du und wo bist du in meinen Palast gekommen? Ich bin Lionel, Majestät. Ich stieß auf magische Stiefel, hörte von deinem wundervollen Königreich und nun, ich stehe hier. Zauberstiefel, wie funktionieren sie? Nun, ich muss nur den Namen des Ortes sagen, in den ich gehen möchte. Und voilà, die Stiefel bringen mich dorthin. Der Kristallkönig war sehr an den Stiefeln interessiert. Warum frühstückst du nicht bei uns? Das ist meine Tochter Ruby. Lionels Herz schmolz dahin, als er Ruby sah. Ihre Schönheit übertraf alle anderen Mädchen, die er je sah. Es wäre mir eine Ehre. Magische Stiefel, bring mich zu dem Platz neben Ruby, der Prinzessin von Kristallland. Oh, sind die wirklich magisch? Wie lange bist du schon in meinem Königreich? Nur ein paar Minuten. Was ich in diesen wenigen Minuten sah, ist mehr, als ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die Leute scheinen sehr glücklich zu sein. Ich würde mich genauso freuen wie Sie. Aber ich werde alt und möchte, dass meine Tochter heiraten würde. Ich habe nie gesagt, ich möchte nicht. Ich sagte, ich werde nur den Mann heiraten, der es schafft, die Bestie zu töten. Bestie? Was für ein Bestie? Oh, nun, die Menschen in diesem Land sind in der Tat glücklich. Aber das ist nur bis zum Dämmer. Wenn der Abend kommt, muss jeder hineingehen, da ein Tier uns alle terrorisiert. Niemand weiß, wo es lebt oder wie man es los wird. Und ich möchte den Mann heiraten, der es herausfindet und erschafft. Verstehst du, warum ich so unglücklich bin? Eine Bestie? Ist es fürchterlich? Sehr! Der bloße Anblick würde einen Mann wie eine kleine Maus schreien lassen. Und Sie werden keinen anderen mutigen Mann heiraten? Was ist, wenn er haarige Spinnen tötet? Die könnte ich mit meinen kleinen Fingern töten. Oh. Der arme Lionel hatte Angst vor dem, was Prinzessin Ruby erzählte. Doch er hatte sich tief in ihre Schönheit verliebt und wollte irgendwie ihr Herz gewinnen. Gut, ich werde es machen. Ich werde diese schreckliche Bestie besiegen. Was? Unmöglich. Hast du mich nicht gehört? Niemand weiß, wo das Bestie liegt. Ich werde herausfinden, wo sein Versteck ist. Vertrau mir, mein König. Ich werde diese Terror beenden. Als Lionel sich an diesem Abend bereit machte, wunderte er sich über das, was er vorhatte. Was habe ich gesagt? Keine Ahnung, was ich tun soll. Wenn ich das Tier finden, wie auch, ich werde sehen, wenn es soweit ist. Seid mutig. Magische Stiefel, bring mich, wo das Bestie wohnt. Und in der nächsten Sekunde befand er sich im tiefsten Wald vor einer Tür. Hinter ihm hingen lange und dicke Ranken von einem Baum herab. Eine versteckte Tür. Kein Wunder, dass niemand sein Versteck finden konnte. Er versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war fest verschlossen. Diese Tür rührt sich nicht. Wie mache ich? Warte! Der Schlüssel! Aus seiner Tasche holte er den magischen Schlüssel heraus, der jede Tür öffnen konnte. Oh, ich hoffe, es klappt. Bitte, bitte tu's! Ja! Die Tür knarrte und öffnete sich langsam, um einen dunklen Eingang zu enthüllen. Nun, ich werde in diese Hölle eintreten und den Bestie befehlen. Für den kann niemandem den Größten. Oh! Du kannst. Also ergriff Lionel seinen ganzen Mut und betrat die dunkle, düstere Höhle. Drinnen schlich er leise umher. Keine Spur von dem Bestie. Vielleicht ist es draußen? Und dann sah er das Biest im Tiefschlaf. Er sah sehr hässlich aus und grässlich und schnarchte so laut, dass alle Dinge in der Höhle zitterten und bebten. Das Bestie! Ich hab's gefunden! Nun, ich muss einen Weg finden, das zu vernichten. Lionel ging näher an ihn heran. Er bückte sich ein wenig, um es besser zu betrachten. Das Geräusch war laut genug, um die mächtige Bestie aus dem Tiefschlaf zu wecken. Er erwachte und sah den armen Lionel an, der so verängstigt blickte, dass er sich kaum bewegen konnte. Oh! Oh, nee! Wer bist du? Wie kannst du es wagen, meine Höhle zu betreten, meinen Schlaf zu stören? Die Bestie griff Lionel mit seinen großen Klauen und steckte ihn in einen riesigen Käfig. Ein dummer kleiner Mensch hat meine Höhle betreten. Wie hast du es gefunden? Mit welchem Zauberei? Sei mutig, Lionel. Sei stark. Gut, sieht mal, ich habe diese magische Kristallkugel, womit ich jeden Ort sehen kann, den ich mir wünsche. Eine magische Kristallkugel? Nun, zwecklos. Jetzt, wo ich dich gefangen habe. Lionel fragte sich, wie er sich selbst befreien könnte. Es schien, alles für ihn vorbei zu sein, bis er eine Idee hatte. Tolles Bestie, wie stark du aussiehst. Aber bist du wirklich so stark, wie es heißt? Ich bin nur ein Reisender, neugierig zu sehen. Stark? Ich bin der Stärkste und Mächtigste, der jemals auf die Erde wanderte. Niemand wird mir in die Quere kommen. Du lügst. Wie kann jemand so stark sein? Es sei denn, ihre Macht ist falsch. Ich besitze echte Macht, Mensch. Nicht wie deine falsche glänzende Kugel habe ich Herzenskraft. Mein Herz änderte ich in einen Kristall. Es ist versteckt in der Kristallgrotte dieses Landes. Eine Kristallgrotte? Was ist das? Eine Grotte voller seltsamer magischer Kristallsplitter. Keiner kann reingehen. Und niemand aus diesem Königreich geht mehr dorthin, seit ich herrsche. Wow, du bist wirklich ein sehr starkes und mutiges Bestie. Bin ich. Nun, jetzt genug Quatsch. Ich muss mal rausjagen, denn ich bin sehr, sehr hungrig. Gut. Oh, keine Sorgen. Ich verspeise dich später. Die Bestie verließ die Höhle und ging, um die Menschen im Königreich zu terrorisieren. Lionel hatte wirklich sehr viel Angst. Puh, Gott sei Dank ist er gegangen. hat mir genug gesagt, um zu fliehen. Magische Stiefel, bring mir zur Kristallgrotte. Und als er seine Augen öffnete, sah er, dass er sich in einem wunderschönen dunklen Grotte befand, gefüllt mit kleinen dunklen Kristallscherben. Sie waren so schön bunt und sie waren so hübsch, dass Lionel fast vergessen hätte, warum er hier ist. Nein, konzentriere. Ich muss das Herz des Bestiens schnell finden. Aber wie? Es gibt so viele Kristalle. Welches ist das Herz des Bestien? Plötzlich begannen die Kristallkugeln in seiner Hand zu leuchten. Er sah sie verwundert an. Seltsam. Es zeigt mir kein Bild. Oh! Und als er die Kristalle durch die Kugel betrachtete, wechselte einer von ihnen die Farbe. Das muss es sein. Das muss das Herz des Tieres sein. Ich hab's gefunden. Er nahm den Kristall und warf ihn auf den Boden. Er fiel und zerbrach in Millionen Teile, die verschwanden. Ich hab's geschafft. Magische Stiefel, bring mich zurück zum König des Landes der Kristalle. Oh! Oh, mein Lieber, du erschreckst mich immer, wenn ich esse. Mein König, Prinzessin, ich hab's gemacht. Das Bestie ist erledigt. Wirklich? Hast du das Bestie tatsächlich erledigt? Jawohl, Eure Hoheit. Sie sind frei von Alp und die Menschen können furchtlos sein. Oh, wie müssen wir uns jetzt freuen? Danke, mein Junge. Aber es gibt noch eine Sache, die mich extrem glücklich machen wird. Obi! Gut. Er hat die Bestie vernichtet. Und so wie ich versprach, will ich dich nun gerne heiraten. Am nächsten Tag wurde eine große Zeremonie abgehalten. Das Volk freute sich über die Hochzeit der Prinzessin und dem mutigen Bestienbezwinger. Nun, Prinzessin, ich war mutig, oder? So eine mächtige Bestie zu töten, ja. Du bist sehr mutig, töten, ja. Einen so mutigen Ehemann zu haben. Und ich bin froh, solch eine süße und liebenswerte Spinne!